Weltmeisterschaft in Johannesburg. Um Beppo Trapp gab es im Vorfeld der Partie heftige Gerüchte. Es hieß, er hätte ein lukratives Angebot von Sporting Gaza Israel für die nächste Saison bekommen und bereits zugesagt. Doch auf einer gestern einberaumten Pressekonferenz im Trainingslager an der Flughafenstraße dementierte er schlagfertig das Gerücht um seine Person. Tja, wir werden sehen. Schnell noch für unsere nicht eingeweihten Zuhörer die wichtigste Spielregel. Beide Seiten müssen möglichst viele Verletzte machen. Es wird über 22 Minuten gekämpft und erlaubt ist alles. Bei einem unentschiedenen Spielverlauf kommt es zum sogenannten Gladiator-Vergleich. Ach ja, Schiedsrichter der Partie sind heute der erfahrene Heiko Zech vom Malteser Hilfsdienst und auf den Gehsteigern die Vertreter Rob van Akeren aus den Niederlanden und José Balongo Portugal vom Internationalen Rote Kreuz. Freuen wir uns also auf ein spannendes und hoffentlich unfaires Spiel, in dem meiner Meinung nach die bessere Kondition entscheiden wird. Mit diesen Eindrücken gebe ich zunächst einmal zurück in die angeschlossene Funkhäuser. Ja, das war ja doch noch nicht der Anpfiff. Also die Spannung wird weiter hochgehen und wir machen Musik. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. So, Sportsfreunde, im Görlitzer Parkstadion tut sich jetzt doch etwas. Hallo, Ruth Kreiter, jetzt ab. Tja, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Sports, hier sind wir wieder im Parkstadion Görlitz. Seit wenigen Minuten, genauer gesagt seit 7 Minuten, läuft nun die Partie zwischen den 1 FC Union Zwille und der Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Nun, was soll ich sagen? Es begann, wie viele Experten es im Voraus prophezeit hatten. Das Spiel wurde in den ersten 5 bis 6 Minuten stark von Taktik auf beiden Seiten bestimmt. Beide Gruppen standen sich unter dem frenetisch jubelnden Publikum einander gegenüber, ohne ernsthaft etwas zu unternehmen. Es blieb lediglich beim lauten Parolen skandieren seitens des FC Union Zwille, doch mit den Sprüchen wie "gleich gibt's geile Bullenschweine" ließen sich die in grün gekleideten Mannen um Antreiber Beppo Trapp nicht aus der Ruhe bringen. Mit stoischer Gelassenheit kontrollierten sie das Feld und hielten ihren Strafraum sauber. Die Strategie von Rottenführer und Mittelfeldmotor Christoph Strunski, den Gegner kommen zu lassen, 2 Pflastersteine zu kassieren und dann zu kontern über die schnelle Flügel, schien aufzugehen. Bis zur 7. Minute. Da war es vorbei mit der Hinhaltetaktik. Mit einer genialen Täuschungsaktion überlistete der Verteidigungsstörer Jackie Spätzle in die Reihe von Union Zwille die Offensive Line von Beppo Trapp. Geschickt mit einem Blumenstrauß in der linken Hand löste er sich aus der hinteren Reihe vorbei an seine vermummten Spielkameraden und rannte direkt auf Trapp zu. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel zwischen Trapp und dem ehemaligen Verteidiger der Stuttgarter Chaotix. Dann zückte Spätzle eine brennende Zigarette und boxierte sie mit einem gekonnten Slam Dunk in den Ausschnitt des Spielmachers der Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Tja, da unten ist wieder was passiert. Also eben sehe ich sich ein krümmende Spieler von Schlagstock Berlin. Aber weiter, meine Damen und Herren. Trapp, eigentlich bekannt für seine eher coole, ausgebuffte Art, schlug sofort zu und fortan entwickelte sich ein munteres Spielchen, das die Zuschauer von der Tribüne plätze riss. Ein präzis getimter Pflastersteinhagel der Offensive Line um Zwillenjoe trieb die Spielvereinigung Schlagstock auseinander. Es entstand eine klaffende Lücke in den defensiven Mittelfeld, doch Christoph Brunski, grüne Truppe, gelang dank der wochenlang trainierten Wirbelstocktechnik der Ausgleich. Beim Stande von nun 17-17 verletzte Gelbeck zurück ins Funkhaus. Ja, und wir bleiben natürlich weiter dabei, aber erstmal wieder Musik. Jede Sportart, liebe Sportsfreunde, hat ihre Kritiker. So auch die Maispiele in Berlin-Kreuzberg. Letztes Jahr gründete sich nach den Maispielen im linken Flügel des Rathauses Schöneberg die AHL, die Anti-Hooligan-Liga. Und dieses Jahr nun hat die AHL am Wassertorplatz seine Gegenveranstaltung organisiert. Vom Wassertorplatz berichtet Friedrich von Wurm und Weichsel. Ich melde mich hier aus dem Petra Kelly Gedenkstadion am Wassertorplatz. Wie Sie ja vielleicht wissen, gab es vor den Kreuzberger Maifestspielen einige Stimmen, die sich gegen die traditionelle Aufführung aussprachen und eigene Veranstaltungen auf die Beine stellen wollten. Hier im Petra Kelly Gedenkstadion am Wassertorplatz können wir nun das Ergebnis anschauen und man kann sagen, es kann sich sehen lassen. In diesem Moment findet das Soft-Tennis-Turnier statt. Das Soft-Tennis-Turnier steht ja unter dem Motto Spiele ohne Sieger für einen gewaltfreien Kiez. Auf dem Court stehen sich zur Stunde die AL und die KPD, die kritischen Polizisten Deutschlands gegenüber. Man hat sich darauf geeinigt, 4 Sätze auszutragen, die jeweils 6-6 unentschieden enden, sodass am Ende ein Gesamtunentschieden herauskommt. Die kritischen Polizisten Deutschlands stehen mit den Newcomern Hans-Peter Wuttke, Einsatzleiter in Zehlendorf Süd, und mit Wachtmeister Christian Krause aus Kreuzberg auf dem Platz. Für Wachtmeister Krause ist es ja ein Heimspiel und er hat auch gerade mit seiner Linken einen tollen Aufschlag hingelegt, den die beiden Spielerinnen der ARL Walter Orlowski und Volker Hertig gekonnt genommen haben und zielsicher zurückgesoftet haben. Die beiden Doppel sind gut aufeinander eingespielt. Schon seit einer Stunde spielen sie sich zivilisiert den Ball zu, ohne dass bislang auch nur ein Punkt zu verbuchen gewesen wäre. Es steht immer noch 0-0 im ersten Satz. Hier wird wohl auch nicht mehr viel passieren. Ein Teil der Zuschauer ist bereits eingeschlafen. Andere wollen ihren Unmut kundtun, scheinen aber wie gelähmt zu sein. Währenddessen schwebt der Ball in schöner Regelmäßigkeit von Wuttke Krause zu Orlowski Hertig. Für die beiden ALerinnen ist es ja auch ein Heimspiel. Ja, und immer noch kein Punktgewinn? Ja, wo bleibt der Ball? Man hört ihn jetzt ja gar nicht mehr. Sie spielen so soft, dass man den Ball gar nicht mehr hört. Doch, da schlagen sie wieder erst stärker zu. Vielleicht sage ich Ihnen, liebe Zuschauer, noch kurz, bevor ich ins Funkhaus zurückgebe, etwas über den Sponsor der Spiele ohne Sieger. Gesponsert wird das Ganze bekanntlich von Wir auch dafür, WAD oder kurz WAD. WAD, also Wir auch dafür. Und es ist keine Frage, wofür man ist, nämlich für Deeskalation. Der honorige Sprecher von WAD, WAD, Dieter Wuff, hat sich noch ausdrücklich gegen Störer und Chaoten gewandt und davor gewarnt, den grünen Chord zu einem Schlammbecken zu machen. Als Schiedsrichterin fungiert übrigens die Ehrenvorsitzende von Wir auch dafür, Brigitte Ferle. Nochmal ein Blick auf die Spielfläche. Ja, hier tut sich tatsächlich nichts und vielleicht sollten wir zurückgeben. Hallo, Volker Heise, sind Sie noch wach? Ja, meine Damen und Herren, bleibt mir nur noch hinzuzufügen, dass die zivilen Spielregeln dieses Spiels von Joscha Schmierer ausgeklügelt wurden und die gibt es bestimmt bald auch im Elefantenpresserlag. Und die psychologische Betreuung der Mitwirkenden lag in der Hand von Klaus Hartung und für die Verpflegung sorgte am Wassertorplatz der konsumbewusste Citoyen Udo Knapp, der, wie wir alle wissen, sein Geld mit dem Abschleifen von mit ideologischen Ballast gestrichenen Parkettböden verdient hat. Everybody was kung fu. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu. Oh, schade, leider müssen wir raus aus dieser schönen Musik. Musik, meine Damen und Herren, liebe Sportsfreunde. Musik, sagte einmal der Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Sepp Herberger. Musik ist schön, doch schöner ist der Sport. Und wir wollen ja dabei sein, wenn es im Görlitzer Parkstadion um den Einzug in das Endspiel zum deutschen Hooligan-Pokal um die brutale Schale von Lüchow-Dannenberg geht. Und auch das sagte der Alttrainer Herberger, der Ball ist rund, doch der Stein ist eckig und eine Halbzeit dauert 20 Minuten. Und die erste Halbzeit ist fast um im Halbfinalspiel zwischen dem 1. FC Union Zwille und der Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Ich rufe unseren Reporter Rüdkreiter. Rüdkreiter, berichten Sie. Ja, hier bin ich wieder, liebe Sportsfreunde. Oh, das sieht aber verdächtig nach der Hamburger Kesseltrommel aus, was ich da unten sehe. Kurz vor Schluss der ersten Halbzeit geraten die Mannen von FC Union Zwille mal richtig unter schwerem Druck. Was ist passiert? Nun, bis zu dieser Minute verlief das Spiel doch sehr ausgeglichen. Beide Seiten schenkten sich nichts, da wurde um jede Ecke hart gekämpft, ordentlich und unfair. Doch seit 2 Minuten bemüht sich der Verteidigungsriegel, um Hauptwachtmeister Riedel einen Fluchtweg zur Hausnummer 3 dicht zu machen. Jetzt sehe ich einen Behälter mit Benzin. Ja, doch. Riedels Mannen werfen ihre Anti-Störerschilde in den Eingang und übergießen sie mit Benzin. Oh, und stecken sie auch noch an. Eine geniale Idee ist das. Wunderbar. Das Mittelfeld von Union Zwille wird zurückgedrängt und direkt in die Kesseltrommel unter Leitung von Christoph Strunski umgeleitet. Solche Szenen sieht man selten, liebe Zuschauer. Sieht man sehr selten solche Szenen, meine lieben Zuhörer. Solche Szenen sieht man sehr selten, liebe Zuhörer. Tja, ich schaue mal kurz rüber zur Anzeigentafel. Ja, jetzt steht es schon 29-34 für die Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Und seien wir mal ehrlich, wer glaubt noch ernsthaft daran, dass die hervorragend eingestellte Mannschaft um Trab, Strunski und Riedel in der letzten Sekunde der ersten Halbzeit diese Führung noch abgeben? So, aber was geschieht auf dem rechten Flügel? Da formiert sich doch tatsächlich eine Molly-Truppe, aber zu spät. Zu spät für die Jungs. Schade, schade. Ihr hättet sie anstecken müssen. Der hervorragende Schiedsrichter Heiko Zech beendet die erste Halbzeit. Eine Halbzeit, die es besonders im zweiten Teil in sich hatte. Freuen wir uns auf eine ebenso spannende zweite Halbzeit. Die Mannschaften lassen jetzt unter frenetischem Beifall das Feld zum verdienten Pausenbier. Ich melde mich in der zweiten Halbzeit wieder zurück. Oh, Freunde, es bleibt spannend, bleibt dran, es bleibt wirklich spannend und wir hier im Studio hoffen, dass wir in der Halbzeit noch den Trainer der einen oder anderen Mannschaft sprechen, vielleicht sogar einen der Verletzten selbst. Bis dahin aber noch etwas Musik, von der Sepp Herberger einmal sagte, der Sport ist schön, doch die Musik fast auch. Sportsfreunde, es ist Halbzeit, Halbzeit im Görlitzer Parkstadion, Halbzeit im Halbfinale zwischen dem 1. FC Union Zwille und der Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Halbzeit, das ist Zeit für ein Bier, Zeit für eine der beliebten Berliner Currybuletten und Zeit für Gespräche. Bertie Vogt sagte einmal, wenn ich nicht sprechen kann, dann schweige ich. Und er hat damit sicherlich den Nagel auf den Kopf getroffen, jenen Nagel, mit dem er einmal mehrere Angriffsspieler außer Gefecht setzte. Wir wollen in dieser Pause versuchen, einige prominente Zuschauer für sich nicht nur vor den Nagel, sondern auch vor das Mikrofon zu holen. Und ich höre gerade, dass mein Kollege Rüdgerlitt, den ehemaligen Trainer der Spielvereinigung Schlagstock Berlin, vor dem Mikrofon hat. Hallo Rüdkreiter, hallo Herr Hübner. Ja, schön, Herr Hübner, dass Sie zu uns gekommen sind. Herr Hübner, Sie waren ja lange Zeit Trainer der Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Halbzeitstand ist 29:34 für Ihre alte Mannschaft. Es war ja ein sehr kampfbetontes Spiel, das wir bislang gesehen haben. Ja, das ist richtig. Die Spielvereinigung hat sehr stark gekämpft. Besonders die rechten Sturmspitzen haben mir sehr gut gefallen. Allerdings müssten sie noch mehr in der Verteidigung tun. Und auch die Taktik scheint mir ein wenig aus den Fugen geraten zu sein. Es gab dann noch einige Einzelaktionen, die durchaus überflüssig waren. Und das Vorchecking vor allen Dingen, das hat man ganz vergessen. Ja nun, Herr Hübner, die Spielvereinigung Schlagstock Berlin führt immerhin mit 5 Verletzten. Das ist richtig, aber wir haben noch eine zweite Halbzeit vor uns und die erste ist doch ziemlich an die Kondition gegangen. Also ich würde vielleicht mal den rechten Läufer rausnehmen. Wie gesagt, ein Spiel dauert 40 Minuten und wir haben gerade mal 20 hinter uns. Das ist richtig. Wer hat Ihnen denn besonders gut gefallen? Ja, ich glaube, man kann sagen, dass Bernd Winkelmann einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen hat, gerade bei seinen Gegenspielern. Allein auf Winkelmanns Knüppel gehen ja 11 Verletzte davon, sogar 4 Schwerverletzte. Das ist eine fantastische Ausbeute. Okay, vielen Dank, Herr Hübner, dass Sie bei uns waren, für Ihre kurze Stellungnahme. Danke, bitte. Es ist doch immer schön, wenn von einem alten Hasen etwas aus der hohen Schuhe geplaudert, wenn man davon etwas geklaudert bekommt. Ja, wir machen aber weiter mit den Endergebnissen aus der zweiten Hooligan-Liga. Vielleicht sage ich noch, was ihr gerade hört. Ihr hört natürlich den Sportrausch auf Radio 100, 103,4 MHz. Und es ist jetzt genau 18 Uhr und 36 Minuten heute und jetzt. Aber zu den Ergebnissen aus der zweiten Hooligan-Liga. Heute ging es in der zweiten Liga um Leben und Sterben und Auf- oder Abstieg, denn heute war der letzte Spieltag. Die Ergebnisse aus der Gruppe Süd. Das wichtigste Spiel in der Gruppe Süd war sicherlich die Begegnung zwischen der ersten Mannschaft von Street Gang 02 Trier und der Rep Rosenheim. Während den Triern ein Unentschieden genügte, um sich an der Tabellenspitze zu behaupten, musste Rep Rosenheim gewinnen, um nicht abzusteigen. Das beinharte und von viel Unfairness geprägte Spiel endete nach Verlängerung mit einem Unentschieden dennoch und damit konnte sich Street Gang 02 Trier, also die erste Mannschaft, an der Tabellenspitze halten, während Rep Rosenheim in der nächsten Saison in der Amateurüberliga Süd spielen wird. Kaputnik Stuttgart gegen GSG 8 Bayreuth, 75-98 Verletzte. In einem mittelmäßigen Spiel schlug Bayreuth die Stuttgarter Kaputniks. Die Bayreuther gingen schon früh mit einem doppelten Knüppeleinsatz in Führung, eine Führung, die die Stuttgarter nicht mehr einholen konnten. Trotz des Sieges bleibt Bayreuth auf dem zweiten Platz und hat nur noch in den Relegationsspielen eine Chance, in die erste Liga aufzusteigen. Vereinigte Patrioten Passau gegen Street Gang 02 Trier, die zweite Mannschaft, 54-57. Mit diesem Sieg konnte sich die zweite Mannschaft aus Trier in der zweiten Liga halten. Die Begegnung war stark kampfbetont und forderte viele Sanitätereinsatz. Von einem begeisterten Publikum mussten die Passauer Patrioten den Verlust zweier Spieler hinnehmen. Hans Maschner und Xaver Irsin wurden von dem Unparteiischen wegen Fairness vom Platz gestellt. Sie hatten mitten im Spiel einem Gegner die Hand gegeben, statt auf ihn einzuknüppeln. Der Trainer der Passauer will gegen die Sperre der beiden Widerspruch einlegen. Er behauptet, die beiden hätten dem gegnerischen Spieler nur die Hand gegeben, um ihn zu täuschen. Schon gestern spielten in der Gruppe Süd der erste FC Vorwärts München gegen die Chaotix aus Schwabing. Das Spiel endete 9-10 Verletzte für die Schwabinger. Bei dem Münchner Lokalderby war wie immer vor dem Spiel die Hölle los. Die verfeindeten Fangemeinden schüttelten sich die Hände und tranken zusammen friedlich Bier. Erst nach wiederholter Aufforderung durch die Polizei kam es zu angemessenen Auseinandersetzungen. Wie die Fans, so waren auch die Mannschaften. Es gab wenig explosive Szenen in den Knüppel vor den Sanitätstoren. Einziger Lichtblick des Tages der Schwabinger Stürmer Karl Josip, der durch einen verwegenen und brutalen Einsatz, der ein einziges Mal die Zuschauer von ihren Sitzen riss, mit einem einzigen Molotow-Cocktail 10 gegnerische Spieler vom Feld haute. Ja, und jetzt die Ergebnisse der zweiten Liga Nord. Die Begegnung GSG 7 Fallingbostel gegen die Lüchow-Dannenberg Fighters endete mit 49-57 Verletzte für die Dannenberger. Trotz der Niederlage konnte sich die GSG 7 aus Fallingbostel aufgrund des besseren Verletztenverhältnisses an der Tabellenspitze halten. Die Fallingbosteler waren von Anfang an auf Defensive eingestellt, mussten sie doch um ihre kaum aufzuholende Führung in der Tabelle. Die Taktik schien bis vor kurz vor Schluss aufzugehen, doch konnten die Dannenberger durch mehrere Freisteine in der letzten Stunde den Sieg nach Hause tragen. SV Screaming Bremen gegen Treue 08 Hamburg 58-56. In einem spannenden Spiel, das bis zur letzten Minute offen war, konnten die Bremer aufgrund ihrer besseren Kondition das Spiel für sich entscheiden und gelangen damit in die Relegationsspiele zum Aufstieg in die erste Liga. Trainer Hermann Bein sagte nach dem Spiel, dass seine Jungs in einer erstklassigen Form seien und man bis zum Beginn der neuen Saison nach Libanon ins Trainingslager fahren wolle. Grüne Garde Osnabrück gegen Wegesack Leaders 12-103. Bis zum Halbzeitpfiff sah es in Osnabrück so aus, als würde die Grüne Garde mit Leichtigkeit den Sieg davon tragen. Doch in der zweiten Halbzeit kam es zu einer beträchtigen Leistungssteigerung der Fegesacker, die mit zwei Schwerverletzten auf Seiten der Grünen Garde und damit 80 Sonderpunkte belohnt wurde. In den Abstiegsspiel zwischen Mad Maria Kiel und Borussia Schwarz-Münster konnten sich die Kieler durchsetzen und gaben die rote Laterne an die Münsteraner weiter. Die Kieler waren den Münsteranern von Anfang an überlegen. Als die Münsteraner kurz nach der ersten Halbzeit beim Stande von 40-0 den Kielern ein Friedensangebot machten, konnte die Entscheidung von Schiedsrichter Felix Rade nur Steine frei heißen. Soweit die Ergebnisse der zweiten Liga und gleich geht es weiter mit dem Halbfinalspiel. On the weekend comes, I go get live with the honey. Rolling down the street. street. I saw this girl when she was pumping. I winked my eyes, got into the ride, went to a club with jumping. Introduced myself as Low. She said, "You're a liar." I said, "I got it going on, baby doll, and I'm on fire." Took her to the hotel. She said, "You're the king, so be my queen if you know what I mean, and let's do the wild thing." Wild thing. Wild thing. Shopping at the mall, looking for some gear to buy. I saw this girl, she gonna rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, "You have plans for the night?" I said, "Hopefully if things go well, I'll be with you tonight." So we journeyed to a house, one thing led to another. I key in the door, I go hit the floor, looked up and it was a mother. I didn't know what to say, I was hanging by a string. She said, "Hey you too, I was once like you and I like to do the wild thing." Wild. Und es ist auch schon wieder soweit, liebe Sportsfreunde. Das Spiel geht weiter. Ich gebe ab zu Rüd Kreider in das Stadion am Kreuz in Kreuzberg zu einer hoffentlich spannenden und packenden zweiten Halbzeit. Hallo, hier ist wieder Rüd Kreider, liebe Sportsfreunde. Pünktlich zur zweiten Halbzeit melde ich mich zurück hier aus dem herrlich zugerichteten Görlitzer Parkstadion. Die Spuren der ersten Halbzeit, die abgefackelten Bauwagen, PKWs und Sitzgruppenelemente liegen weiterhin verstreut hier auf dem Spielfeld. Hier und da guckelt es auch noch. Lediglich die Glassplitter wurden von der vorzüglich arbeitenden BSR aus dem Parcours gefegt. So, jetzt sind auch die Teams wieder aufgelaufen. An den Aufstellungen hat sich, soweit ich das von hier überblicken kann, nichts geändert. Nein, das ist alles noch beim Alten geblieben. Schiedsrichter Zech schaut auf die Uhr. Er schaut und schaut. Ja Mensch, Zech pfeift endlich an. Und jetzt, jawohl, es geht weiter. Für diejenigen, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, noch einmal der Spielstand. Die Spielvereinigung Schlagstock führt mit 34 zu 29 Verletzte. Nun ja, das kennen wir, beide Teams tasten sich vorsichtig ab. Walter Riedl koordiniert gerade seine Verteidigungsreihe, wagt sich aber nur langsam vor. Ja, auch Beppo Trab und Christoph Strunski weichen jetzt im leichten Laufschritt auf die Flügel aus und rücken langsam vor. Aber was sehe ich da? Was sehe ich da? Zwillenshow gibt ein Handzeichen, die Front geht geschlossen in die Hocke und ja, ja gibt es denn sowas? Kann ich ganz genau erkennen, was da passiert. Ja, es war doch so. Sie gehen in die Hocke. Ja, gibt's denn sowas? Das Mittelfeld um Rico King macht von der berühmt-berüchtigten Kieselzwille Gebrauch. Ist das ein Bild, liebe Spuds-Freunde? Ist das ein Bild? Ein wahrer Kieselhagel trifft auf die Flügelreihen der Spielvereinigung Schlagstock. Aber jetzt verstehe ich, warum die Spielvereinigung eine Gasse gelassen hat. Zwei, nein, drei Wasserwerfer bahnen sich ihren Weg, unterstützt von zwei Räumfahrzeugen. Herrlich, herrlich. Ein gut platzierter Wasserstrahl trifft nun genau auf die leider schlecht postierte Gruppe um Rico King. Ich schaue mal schnell rüber zur Anzeigetafel. Welch ein Auftakt, liebe Sportsfreunde. Der FC Union Zwille hat wieder die Führung übernommen. Ja, 38 zu 36 für die Zwiller. Und jetzt geht es hier hin und her, meine Damen und Herren. Aber ich höre, ich muss wieder zurückgeben ins Funkhaus. Ja, aber wir bleiben natürlich dabei, Sportsfreunde, beim Spiel FC Union Zwille gegen Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Up under the bed. That's right. Have mercy. Have mercy, baby. Have mercy. Have mercy on me. But if you leave me, baby, girl, if you put me down, I'm gonna make it to the nearest river, child, and jump overboard and drown. That's right. Have mercy. Have mercy, baby. Meine Damen und Herren, puh, liebe Hörerinnen und Hörer, puh, liebe Sportsfreunde, ist das ein Tag heute, ist das ein Spiel heute? Dieser 1. Mai 1990 wird sicherlich in die Geschichte der Hooligan-Meisterschaften eingehen. Aber bevor wir damit weitermachen, gehen wir nochmal zum Rahmenprogramm. Wir haben es ja schon gesagt, aus diesem Jahr haben die Berliner Maispiele wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Einer der Höhepunkte des Rahmenprogramms ist sicherlich das Barrikaden-Hochspringen, eine Disziplin, die den Vergleich mit den Spielen im alten Rom nicht zu scheuen braucht. Wir geben jetzt ab zu unserem Reporter von Wurm und Weichsel, der sich vom Softtennis direkt... In der Disco spielen sie Spliffco und deshalb geh ich manchmal hin. Da fliegt mir doch das Blech weg. Überall wird rum erzählt, dass hier die Frauen sind. Da fliegt mir doch das Blech weg. Die Böffel stehen an der Bar, an der Bar, an der Bar. Warum stehen die da? Da fliegt mir doch das Blech weg. Ich sehe einen schicken schwarzen Mann, der sieht ein Mädchen und quatscht sie an. Da fliegt mir doch das Blech weg. Hier auf der wunderbaren EBLT Aschenbahn schöne Erfolge feiern konnte, gerade also Oberwachtmeister Scheuer scheiterte schon bei 3,80 Meter und fiel händeringend in das Feuer. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, was auf der Seite der Barrikadenbauer mit sichtlicher Genugtuung zur Kenntnis genommen wurde. Dieser frühe Verlust eines ihrer Besten sorgte bei den bis dahin eher müde wirkenden Stabhochspringern vom Berliner Polizeisportverein Wanne 07 für einen kräftigen Anschub. 4 Meter, 4,20 Meter, 4,40 Meter, 4,60 Meter und 4,80 Meter wurden mit behendiger Leichtigkeit genommen. Bei der 5 Meter Sperrmarke gaben dann viele ihren Stab ab. Leider, leider. Jetzt bei 5,80 Meter ist nur noch ein einziger übrig geblieben. Es ist Dietmar Patzke, Oberwachtmeister, der normalerweise seinen Dienst beim Neuköllner Sondereinsatzkommando versieht. Dietmar Patzke ist ja, Sie wissen es sicherlich, liebe Zuschauer, Berliner Polizeimeister im modernen Fünfkampf. Zu den Disziplinen des modernen Fünfkampfs gehört ja auch das Tränengas Granaten weitwerfen, bei dem Patzke mit 78,60 Meter einen neuen Europarekord markierte. Beim Barrikadenstabhochsprung wusste der sympathische 26-Jährige schon einige Glanzlichter zu setzen und auch die restlichen drei Disziplinen Knüppeln, Kesseln, Blasen sind ihm gut vertraut. Jetzt aber erstmal Stabhochsprung. Patzke steht konzentriert da, er wirft nochmal einen letzten Blick auf Bundestrainer Stümper, der ja demnächst die ehemalige DDR-Mannschaft ausbilden wird. Patzke schwingt kräftig mit dem braun gebrannten Oberkörper vor und zurück. Jetzt hebt er den Stab und läuft mit federnden Schritten auf die Barrikade zu. Elegant trifft er mit seinem Stab den Stützpunkt und da steigt er und steigt er und steigt und jetzt ist er oben bei 5,80 Meter. Oh, aber seine kleine Unsicherheit, er rutscht ab und fällt und fällt und fällt und mitten in die IKEA-Barrikade. Das sieht schlecht aus für Patzke. Man sieht ihn noch mit den Händen rumwedeln, aber ich glaube, das war's wohl. Ja, das war's wohl hier vom Heinrichplatz. Der Trainer des PSV Wanne 07 wird sich sicherlich einige Gedanken über die kommende Aufstellung machen müssen und damit gebe ich zurück ins Funkhaus. Oh, das ist schade um den hoffnungsvollen Patzke, aber sagte schon Katsche Schwarzenbeck, Sport fordert Opfer. Katsche Schwarzenbeck, das möchte ich hierhin einmal noch anführen, einer der gefürchtetsten Abwehrspieler im alten Fußball. Fußball, ein Sport, der seit den Hooligan-Meisterschaften immer weniger Menschen anzieht. Katsche Schwarzenbeck wird wahrscheinlich ab der nächsten Saison Co-Trainer bei den Spandau Eagles werden, bei der gefürchteten Greife- und Hautruppe, die sich in den letzten Monaten ja durch einige ehemalige Stasi-Mitarbeiter verstärken konnte. Die Spannung, liebe Sportsfreunde, die Spannung steigt im Spiel 1. FC Union Zwille gegen Spielvereinigung Schlagstock Berlin und immer noch steht das Spiel auf der Kippe und nur noch wenige Minuten bis zum Abpfiff. Höchste Zeit, wieder ins Görlitzer Parkstadion zu gehen. Nein, nein, jetzt nicht. Das habe ich aber ganz anders gedeutet. Nein, nein, so stimmt es nicht. Freischlag, liebe Sportsfreunde, in der letzten Spielminute hier im Parkstadion Görlitz. Schiedsrichter Zech erkennt auf Freischlag für die Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Beim Stande von 45 zu 46 Verletzte für den FC Union Zwille. Alle Achtung, der Zech hat aber Mut. Bierflaschen, Steine wurden auf das Spielfeld geworfen. Gellende Pfiffe halten hier durch die neue Nordkurve. Tja, was war geschehen? Die Szene entwickelte sich eher aus einer gewissen Standardsituation heraus. Über den linken Gehsteig tanken sich eindrucksvoll vier Mittelfeldspieler der SV Schlagstock durch in die Offensivlinie von FC Union. Frankie Grant, ein mit allen Wassern gewaschener Zwiller, nahm sich einen der heranstürzenden Schlagstocker vor, setzte ihn mehrere Sekunden in den Schwitzkasten fest und ließ ab. Dem offensichtlich Bewusstlosen zog er den weißen Anti-Störer-Helm vom Kopf und warf ihn ins jubelnde Publikum. Das Reglement untersagt zwar derartige gefährliche Aktionen, doch eigentlich hat er sich erkennen müssen, dass Grant aus Siegesfreude den Helm ins Publikum schleite und nicht aus Wut. Nun ja, Pfiff ist Pfiff, die Entscheidung steht fest. Freischlag also. Es ist bestimmt die letzte Aktion der regulären Spielzeit. Nun, Grant steht nun im Mittelkreis, die Feiste an seine Hose naht. Beppo Trapp läuft an, schwenkt den Schlagstock. Langsam macht noch paar Stretching-Übungen. Grant steht immer noch. Er hat bestimmt Angst jetzt, was wird passieren. Trapp läuft an, schwingt den Schlagstock. Er schwingt den, läuft, trifft, er trifft, ja! Das ist die Entscheidung! Es geht in die Verlängerung! Eine wunderbare Aktion hier von oben. Sehr schön zu sehen, wie er den Schlagstock direkt zwischen die Beine von Grant setzte. Und der brach auf der Stelle zusammen. Damit Ausgleich 46 zu 46. Es kommt zur Verlängerung, zur Gladiator-Entscheidung. Zwei Auserwählte jeweils aus einer Mannschaft kämpfen mit den blanken Fäusten um das Pokalfinale in Lüchow-Dannenberg. Zurück ins Stadion. Bis gleich. Ja, das war spannend. Ein super Endspurt von Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Und wir fragen ob die beiden Mannschaften nach diesen Leistungen noch die Kraft zur gefürchteten Verlängerung haben. Bis dahin aber sollten wir uns noch ein bisschen erholen mit Musik. Denn mit Musik geht alles besser. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy. But freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Die Verlängerung. Jetzt geht es um alles oder nichts. Jetzt geht es um die Verlängerung. Ab jetzt geht man entweder vom Platz oder aber man wird getragen. Noch einmal Luft holen, meine Damen und Herren. Noch einen Schluck aus der Pulle. Und dann geht es auch weiter im Halbfinalspiel zwischen 1. FC Union Zwille und der Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Ich rufe Rüd Greiter zur Verlängerung zum finalen Halbfinalkampf. Scheiße. So, meine Damen und Herren, hier sind wir wieder in der Kampfarena des Görlitzer Parkstadions. Beide Mannschaften haben sich entschieden, wen sie in die Gladiatoren-Auseinandersetzung schicken werden. Bei Union Zwille ist es Rico King, der Wasserwerfer-Ausschaltkönig und mit 25. Verletzten bester Spieler des heutigen Tages. Und er hat es mit Rottenführer Christoph Strunski zu tun, wie ich das von hier oben erkennen kann. Gekämpft wird hier im Mittelkreis ohne Hilfsmittel, lediglich mit den Fäusten, über jeweils 2x5 Minuten. So, Zech schaut auf die Uhr. Ja, und es geht los, es geht los. Beide Kontrahenten stehen sich jetzt in leicht geneigter Haltung gegenüber. Rico King, oh, wunderschön, wunderschön, den roten Hebel angesetzt. Wunderbar, Strunski stürzt, wehrt sich vehement, versucht jetzt über ein geschicktes Schulterabrollen im Würgegriffhaltung zu gelangen. Oh ja, das ist ihm gelungen. Wunderbar, wunderbar, sehr schön. Aber jetzt die Fingerzange von Rico King. Ein gellender Schrei hier jetzt im Stadion. Oh, warte. Jetzt muss er wieder abrollen. Brollen. Das macht er auch sehr, das macht er sehr gut, aber aus dem Mittelkreis raus. Neue Ansätzen, die Kampfhandlung. So. Beide stehen sich jetzt wieder gegenüber. Ist wunderbar, was die jetzt machen. Er setzt jetzt auch über die Schulterzange! Die Schulterzange! wunderbar die Schulterzange von Rico King. Das macht Freude. Das hören Sie hier an den Jubelschreien des Publikums. Rico King hat soeben die Schulterzange angesetzt und Erfolg gehabt. Strunski liegt jetzt etwas benommen im Mittelkreis. Zech fängt an auszuzählen. 5, 6. Aber Strunski steht. Strunski steht. Leider Gottes, schade für Rico King. Oh, unglaublich, Sportsfreunde, unglaublich. Dieser Strunzke, ein ganzer Kerl, ein Mann mit Mumm, ein Kampf mit Klasse. Aber leider, leider, leider, unsere Sendezeit geht zu Ende. Wir müssen uns verabschieden von Ihnen, verabschieden von den Maifestspielen. Aber wir hoffen, dass heute noch, vielleicht in den späten Nachtstunden, eine Entscheidung fällt. Bis dahin sage ich tschüss, sage ich auf Wiedersehen. Haltet die Ohren wacker, Sportsfreunde, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißen wird, nur einer wird gewinnen. Tschüss, sagt Volker Heise. Tschüss, sagt unser Mann vor Ort, Carsten von Rissen. Tschüss, sagt Redakteur Gunske. Tschüss, sagt unser Musikmann Knoblauch. Und tschüss, sagen Kai und Carola an der Technik. Bye, bye. Fangschaltung. Aus der öffentlichen Welt der geheimen Dienste. Das Anti-Geheimdienst-Magazin auf Radio 100. Fangschaltung. Premiere nächsten Montag, 20.05 Uhr. Radio 100. UKW 103,4 MHz.